Dissonanzen sucht den Streit dort, wo andere schweigen. Von Montag bis Freitag senden wir ab 19 Uhr eine Dreiviertelstunde lang Altes und Neues, Sinnliches und Besinnliches, Heimliches und Unheimliches von Frauen im Alltag und dem Versuch, sich überall durchzusetzen. Wir klagen an, wenn Frauen bedroht, misshandelt, unterdrückt und zurück in die Küche gedrängt werden. Wir zeigen auf, welche Fortschritte und Freiräume sich Frauen erkämpft haben. Und wir reflektieren unsere eigene Geschichte, Herangehensweisen und Tendenzen innerhalb und außerhalb der Frauenbewegung. Wöchentlich bringen wir zwei Schwerpunktsendungen, die sich in aller Ausführlichkeit mit einem Thema befassen. Sei es Blablabla oder sei es Blablablu. An den anderen drei Tagen gibt es Magazinsendungen zu aktuellen Ereignissen. Unser Programm ist das Spiegelbild der chaotischen Willkür des Alltags. Unsere Aufmerksamkeit gilt vor allem Frauen, die scheinbar unscheinbar arbeiten und leben. Die Krux liegt in der Vergrößerung der kleinen Schritte, die alle Frauen vor- oder zurückgehen. Wir wollen das Vergessene ausgraben. Ist es nicht gerade die Lust an unserer eigenen Widersprüchlichkeit, die den Spannungsbogen erhöht? Moralische und kleingeistige Denunziationen überlassen wir gerne anderen. Ein scheußliches Getöse. Annette, Denis, Judith, Renner, Karin, Elisabeth. Inga, Moa, Reina, Ellen, Vera, Elisabeth, Karin, Claudia, Elisabeth, Inga, Jutta, Katze, Ingeborg, Heidi, Carla, Christa, Monina, Elke, Petra, Denise, Mödia, Nina, Inga, Sabine, Karin. Dissonanzen.